Der Pilgrim von Friedrich von Schiller. Noch in meines Lebens Lenze war ich, und ich wandert aus, und der Jugend frohe Tänze ließ ich in des Vaters Haus. All mein Erbteil, meine Habe, warf ich fröhlich glaubend hin, und am leichten Pilgerstabe zog ich fort mit Kindersinn. Denn mich trieb ein mächtig Hoffen und ein dunkles Glaubenswort. Wandle, rief's, der Weg ist offen, immer nach dem Aufgang fort. Bis zu einer goldnen Pforten du gelangst, da gehst du ein, denn das Irdische wird dorten himmlisch unvergänglich sein. Abend ward's und wurde Morgen, nimmer, nimmer stand ich still, aber immer blieb's verborgen, was ich suche, was ich will. Berge lagen mir im Wege, Ströme hemmten meinen Fuß, über Schlünde baut ich Stege, Brücken durch den wilden Fluss. Und zu eines Stroms Gestaden kam ich, der nach Morgen floß. Froh, vertrauend seinem Faden, warf ich mich in seinen Schoß. Hin zu einem großen Meere trieb mich seiner Wellenspiel, vor mir liegt's in weiter Leere, näher bin ich nicht dem Ziel. Ach, kein Steg will dahin führen, ach, der Himmel über mir will die Erde nie berühren, und das Dort ist niemals hier.